Clubding mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Die zweite Clubding-Stunde wird spirituell, sie wird groovy, sie wird blondisch. Gleich für euch an den Plattentellern. Vorne ran starten wir mit 71 Digits und Wicked Game. Ist neu eingesungen, Beats dazu und läuft. Und blondisch haben wir gleich auch direkt danach mit Stevie Adelton und Never Walk Alone. Der neue Song schon mal als kleiner Vorgeschmack für euch. Und Serp, gleich neu am Radio. Am Mikrofon ist Florian. We'll be right back. Unser Ding. Live Mix. Ihr hört Sörp. Und ja, sie ist es, Sophia Ndau, mit dem Song Kumbaya Extended Mix. Das ist diese Power-Kombi, die ihr schon kennt von Mwaki. Der Mega-Hit, der war sehr erfolgreich. Und jetzt schauen wir mal, ob Kumbaya es auch wirklich als nächsten Song schafft. Wir haben jetzt für euch im Clubding die Swedish House Mafia mit Wait So Long. Ja, so viele Hits aus diesem Kollektiv entstanden. Jetzt wird nachgeliefert und danach für euch die Baser und Peter Gassmann, Jose Alves und Carl Arshaw mit La Vida. Upbeat plus melancholische Vocals sind eine Killer-Kombi und die killt gleich im Clubding für euch. Clubding. Clubding. Die heißesten elektronischen Tracks. Das Clubding, das sind die Sounds of the Underground in the Mix. Das ist David Guetta und Cedric Gervais mit A Better World. Ja, ist ein klarer 80s-Vibe mit drin. Ist ja auch David Guetta, der macht das ganz gerne mal. Ne? Ich habe jetzt für euch Benassi Bros und Dani mit Hit My Heart. Das ist ein Tech-House-Nummerchen zum Dancen. Direkt danach Jimmy Ryder und Knock Me Off. Ist ein Megabeat, klassischer House-Cut, aber richtig schön Dampf. Knock Me Out halt. Und Steel und Benze gleich für euch im Clubding. Clubding. Clubding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Ihr habt Steel Benze gehört. Titel des Programms Power. Starkes Duo im Deep House und Techno-Genre. Und auch diese Nummer, die knockt richtig schön. Jetzt hatten wir Weiß für euch, Forever Young. Sehr schöner Techie, Upbeat dazu. Die einhängigen Vocals kann man sich richtig vorstellen, wie die auf großen Festivalbühnen den Sommer performen. Dann hätten wir für euch DJ Tor und Ruby Groove, Martina Camargo und Ritmo de los Tambores. Das Clubding hier für euch. We'll be right back. Unser Ding. Club Ding. I can see you. Ihr hört das Clubding mit Joost Köhn und West You Vibed. Geile Nummer. Jetzt wird's für euch spirituell. Es wird groovy. Es wird anders. Es wird blondisch. Sie bringt ihre elektronischen Sounds mit einem Hauch Psychedelic und schön Global Vibe zu euch ins Radio jetzt. Ihre Sets sind mehr als Musik. Sie sind wirklich ein Erlebnis. Und jetzt der exklusive Mix. 60 Minuten lang bei uns im Clubding. 100% blondisch.

besitos. Besitos. We'll be right back. Give you the keys to the private elevator. You and your friend can come together. Call me your favorite party favor.